Neues. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und dem Martin. Ja, hallo. Dafür ohne Herrn Zeitweise oder Marcel, wie auch immer wir den so nennen sonst so. Und der ist unterwegs, dementsprechend jetzt gerade verhindert sozusagen. Ihr müsst mit uns beiden Vorlieb nehmen, wie ihr das schon so oft gemacht habt. Und mit dem, was wir so zu verzapfen haben. Mhm. Ja. Wir haben noch einen Nachtrag zu dem HP Touchpad von letzter Woche. Ja, das war so toll. Das war so toll. War das letzte Woche erst? Das war letzte Woche, oder? Ich habe es, glaube ich, seitdem nicht mehr angefasst. Also es fühlt sich schon so lange an, dass du es angefasst hast. Ich habe so zum Aufladen gegeben und ich warte auf das, auf den Kurztausch mit einem Xoom 10.1 Android-Tablet. Ach ja, richtig. Irgendwann mal demnächst. Ja, zu Android-Tablets haben wir auch eine Nachricht dann nachher noch. Mhm. Aber so zum HP Touchpad irgendwie Dingens, HP hat gesagt, ja, alles halb so wild, wir haben die Reviews auch gelesen, aber es kommt jetzt bald die schnellere Version. Ja, das war durchaus ein bisschen skurril und jetzt bald ist, glaube ich, übermorgen. Herbst, glaub, der 17. Juli. Ich glaube sogar, der 17. Juli hat irgendwas Besonderes. Ich weiß nicht, ob die 4G-Version ist. Die Aussage ist, war in time for back to school. Okay. Keine Ahnung, ob es jetzt vielleicht der 17. schon ist. Aber ja, also irgendwas passiert am 17. habe ich diesem Interview gelesen. Also es gibt auch so ein Interview dazu mit David und Rubinstein. Mhm. Ziemlich dröge Nummer, weil irgendwie greift der Interviewer recht an und findet alles komisch und sie sagen, oh, sie weichen so ein bisschen aus. Also wer es lesen will, kann es lesen, ist jetzt aber auch nicht so spannend. Also sie sind irgendwie, sie bleiben dran, also sie sind committed zu WebOS, aber vielleicht für mehr, außer irgendwie Business Bullshit liest man da wenig. Und was es jetzt ausmacht, sind irgendwie 300 Megahertz, also von 1,2 auf 1,5 Gigahertz. Aber zwei Kerne. Echt, das sind ja schon 400 Gigahertz. Megahertz. Echt jetzt Dual-Core statt Single-Core? Das ist doch vorher auch schon Dual-Core. Das war vorher auch schon Dual-Core. Ja, aber zweimal. Ach so. Dann also, ja gut, wenn du schon mit Megahertz rechnest, ist es ja nicht so, als wäre das... Das ist so albern, also dass bei dem Tablet irgendwie mit Megahertz geworben wird. Also das ist auch sowas, das ist einfach... Ja, nee. Irgendwie, sie verkacken diesen Launch weiter, obwohl er eigentlich schon fertig ist. Das ist auch bewundernswert. Ja, und sie wollen an Nummer 2 der Tablets kommen, was nicht so realistisch scheint mir jetzt. Ja, also da müsste Android jetzt schon sehr, sehr schlecht sein, dass sie Nummer 2 werden können, glaube ich. Ich habe gelesen, der Chef von HP heißt Apotheker, das fand ich auch sehr aber Apothekerpreise Apotheker, für Tablets, genau. Sehr gut. Ja, das kostet dann irgendwie $700 oder $800 oder so in den Dreh, habe ich gedacht. Ja, es ist halt die 3G-Variante. Also die 4G-Variante, ist das dann schon LTE dann oder nein, ist es nur so 4G? Nur, HSPA+. Und das nennen die jetzt 4G? Das nennen die schon 4G. Ach komm, das ist, ich habe letztens auch so eine Umfrage im Netz gesehen, so wie viele iPhone 4-Nutzer denken, sie haben 4G, aber es weiß doch keiner, was sie mit 4G meinen, diese Drecksindustrie. Es soll doch alles, ihr seid nur das Kabel. Ja. So. Ihr seid nur das Kabel und ihr seid nur das Tablett und lasst doch das mit den Megahertz bitte. Ja. Amazon hat jetzt irgendwie auch so gemerkt, so diese Tablets, da müssen wir auch mitmachen unbedingt und hat jetzt angekündigt für den Herbst, dass sie ein Android-Tablet rausbringen wollen, was mich irgendwie komplett von hinten erwischt hat, weil was wollen denn die jetzt da noch? Angeblich hat man schon früher was lesen können dazu, glaube ich, habe ich im Netz gesehen. Und wenn sie jetzt im Herbst schon rauskommen wollen mit so einem Ding, dann braucht es auch ein bisschen Zeit. Vor allem, weil sie so eine integrierte Version machen wollen. Sie wollen praktisch so alles, was Google ist, Amazon machen, natürlich. Amazon App Store, Amazon Bücher, Amazon Musik. Amazon App Store gibt es ja schon länger. Ja, genau, aber halt so integriert dann auch. Ja. Und ich bin gespannt, was sie da abliefern. Bis auf das E-Paper so scheiße ist, ist der Kindle ja gar nicht so schlecht. Vielleicht wird das was. Ich meine, wenn es Bahn sind. Also aber gibt es da wirklich jetzt eine Lücke, in die Amazon rein kann? Ja, so. Nee, es hat Kindle farbig. Das ist auch keine Lücke. Also es ist für die einfach so, es gibt den Kindle und es gibt den Kindle bunt. Also du meinst vielleicht, die branden das als Kindle und gehen dann geflissentlich drüber hinweg, dass es kein E-Paper ist. Genau, ich glaube, die machen es hauptsächlich so und haben natürlich App Store und so weiter noch mit drin. Und dann ist das, passt doch in das Portfolio mit rein. Also finde ich jetzt nicht so abwegig. Und Amazon hat sich mit dem Kindle schon einen Namen gemacht auch. Mehr als der Rest. Also bin ich mal gespannt. Ja, ich sehe da halt ich sehe halt den Kindle als One-Purpose-Device und irgendwie ist das was ganz was anderes als ein Tablet. Ja, also der hat seine Berechtigung für das, was er kann, aber der kann halt nur dieses eine, ja, nämlich Bücher anzeigen und lesen. Und da jetzt so ein Multipurpose-Gerät wie ein Pad da reinzudrücken, das irgendwie fühlt sich das falsch an, aber vermutlich ist das nur so mein Bauchgefühl dazu. Mal schauen, was sie machen. Ab und zu können sie auch gut funktionieren. Ja. Und irgendwie kauft momentan jeder jeden und alles wird umsonst. Besonders in der Spieleindustrie. Und jetzt hat EA PopCap gekauft. Mhm. Ja. Zombies! 750 Millionen US-Dollar, glaube ich. So in Cash und Aktien. Und ja, hat krass. Also wenn man so bedenkt, dass vor 3-4 Jahren PopCap halt so ein Nischenhersteller war, der irgendwie so Bejeweled hatte und sonst nicht viel. Ja, Peggle war dann. Dann kam Peggle, dann kam ein bisschen vorher Plants vs. Zombies. Ja, und im Endeffekt schon so, bis auf Bejeweled Blitz und so, Peggle und Plants vs. Zombies und dann für 750 Millionen verkaufen. Naja, so. Die Waldfee und EA. Ja, guck mal, EA machen. Kauft halt alles irgendwie kreuz und quer. Ich meine, wenn das heißt, dass ihre iOS-Games vielleicht mehr aufs Device abgestimmt sind noch dadurch, weil es hat PopCap ja gut hinbekommen mit Plans und Zeug. Du bist immer so naiv und optimistisch. Naja, irgendwas muss also, es ja auch heißen. Wenn es irgendwas bewirkt, dann heißt es doch, dass PopCap schlechter wird und nicht, dass EA besser wird. Naja, vielleicht hören auch die einfach bei PopCap auf und machen was Indie-mäßiges wieder. Ja. Wer weiß es schon. Kann man weiterhin beobachten. Nicht nur bei EA und bei PopCap ändert sich was, auch im App Store hat sich was geändert die Woche. Und einerseits haben sie irgendwie den App Store erstmal runtergefahren für ein paar Stunden, so zwecks Wartung. Mhm. Was ja auch selten war bisher. Oder? Ist ja selten, schon so. Ja. Und im Zuge dessen haben sie so ein paar Preistabellen angepasst. Mhm. Bei uns jetzt nicht. Also der US-zu-Dollar-Tier ist, also der Euro-zu-Dollar-Tier ist gleich geblieben. Aber zum Beispiel in Japan haben sie irgendwie die Preise ein bisschen nach unten angepasst, weil der Yen halt relativ stark geblieben ist im Vergleich zum US-Dollar. Und da halt die 99 US-Cent in Yen schon bei 1,44 US-Dollar waren. Und da haben sie so ein bisschen nach unten gedreht. Also für die Japaner sind die Apps jetzt wieder billiger. Ja, also sie haben im Endeffekt so ein bisschen Umrechnungskurs angleich gemacht. Ich glaube, betroffen ist so in Europa UK, wo es wohl günstiger geworden ist. Und Australien, wo es auch günstiger geworden ist zum Beispiel. Ja, Mai. Also es gibt, glaube ich, relativ wenig Währungen, die gegen den Dollar jetzt verloren hätten. Ja, das ist natürlich auch ganz spannend. Ja. Und dann haben sie jetzt noch irgendwie das Volume Purchase Program eingeführt. Ja, ich habe das vorher mal so ein bisschen durchgeklickt, weil das kannst du jetzt als Entwickler quasi anbieten. Und was es ist, ist, du kannst entweder Bildungseinrichtungen oder Großfirmen Mengenrabatt gewähren quasi. Und du kannst sagen, so, wenn du hier 20 Stück kaufst, dann kriegst du 50% off oder was auch immer. Okay. Also kannst du halt irgendwie so Mengenrabatte auf deine Apps geben. Interessant. Ja. Und im Zuge dessen haben sie auch noch eingeführt, dass man Apps in den App Store hochladen kann, die dann nur von bestimmten Menschen gekauft werden können oder Firmen. Ja. Das nennen sie B2B-Apps. Das heißt, du kannst jetzt quasi für die Spiegelredaktion eine App programmieren und sagen, so, diese App darf aber nur folgender Volume Purchase Account kaufen und dann darf halt nur die Spiegelredaktion deine App kaufen. Okay, also man kann über den Store distribuieren, aber so für Zielgruppe. Genau. Dann spannend, ob dann das Approval da auch irgendwie damit einhergeht. Ja, das ist auch subject ganz to normal. Approval. Ja, okay. Ganz normal. Fand ich spannend so. Also sie haben als Beispiel dann noch so, dass du halt branded Apps dann auch anbieten kannst, so irgendwie mit irgendwie Logo oben drin, so das ist jetzt die Twitter-Version für IBM oder so, keine Ahnung. Aquabella, ich höre dir trapsen. Ach du liebes bisschen. Nee, aber ja, es gibt wohl Bedarf daran und kann man jetzt machen, muss man ja aber auch nicht. Ja. Was ich spannend fand an der ganzen Geschichte ist, diese B2B-Apps, die fangen bei 9,99 an. Es gibt kein Tier kleiner 10 Dollar. Mhm. Auch interessant. Hm. Ja. Hey, es gibt ja Apps, die 1000 Dollar kosten. Ja. Es hat ja irgendwann mal früher angefangen mit nur einem Rich oder so, das hat den vollen Preis gemacht hat. Aber inzwischen gibt es da ein paar. Und eins heißt sogar, ist sogar so ein VIP-Club-Mitglied-Bullshit-Ding. Ach Gottchen. Ja, so darf man das überhaupt? Ich dachte, da darf man ja nichts anderes dran binden an so eine App. Ja, man muss es halt auch haben wahrscheinlich. Also. Ja, okay. Naja. Also neue Sachen im App Store, jetzt nichts alles, was großartig relevant wäre für uns, aber es bewegt sich was. Zum Thema App Store passt dann auch noch so der Aufsatz, den der Herr Hockenberry geschrieben hat. Er hat geschrieben The Rise and the Fall of the Independent Developer und hat sich so ein bisschen ausgekotzt darüber, wie diese Konzentrierung von der Distribution online auf den App Store jetzt dazu führt, dass die Patenthaie kommen und einem das Leben schwer machen. Ja. Ah, ja. Ja, schwierig. Ich weiß nicht genau, ob so extrem sein wird. Ich meine, mit namensrechtlichen Problemen hatten wir sogar unsere Firma begonnen. Es sind natürlich andere Größenordnungen. Ich glaube, das hat mehr mit dem Erfolg an sich zu tun. Ja, also nicht unbedingt mit der Art und Weise, wie das jetzt im App Store läuft. Hast du genug Erfolg? Hast du Leute, die sich da dran hängen wollen? Und der konkrete Fall jetzt für die Icon Factory ist ja eben diese Lotsis-Scheiße, mit der sie sich abgeben müssen. Und die hängt natürlich schon an Apple und der Plattform, weil eben so, an dem Gesamterfolg des Dings. Ja. Also aber auch mal kurz, um das Revue passieren zu lassen, Lotsis verklagt ja immer noch diverse Entwickler wegen diesem In-App-Patent, In-App-Kauf-Patent. Ja. Nach wie vor, glaube ich, für das erst Update nur Leute, die eben ein Unlock quasi per In-App freischalten lassen. An sich ist das Patent von Lotsis aber auch breiter und würde also grundsätzlich erlauben, In-App-Purchases zu verklagen. Und das ist eben so die Geschichte, von der ausgehend Greg dann auch geschrieben hat, so es ist halt jetzt soweit, dass wir hier eben Angst haben müssen, dass irgendjemand mit einem Patent wedelt und die ganzen das ganze Einkommen der App quasi für Rechtsstreitigkeiten drauf geht. Ja. Ja, wobei ich sehe das nicht als was Neues. Also jetzt ist es halt für sie konkret, ja? Ja. Für die anderen Beteiligten nicht, aber das kann ja in dieser Branche irgendwie, glaube ich, eigentlich immer blühen. Das kann dir immer blühen, aber der App Store macht es halt auch wahrscheinlicher, weil er halt bündelt und dich einfacher findbar macht. Ja? Sowohl für die Kunden als auch eben für die anderen Kunden. Bei uns war es damals ja der Heise-Artikel. Genau, bei uns war es damals der Heise-Artikel über Hydra, der dann dazu geführt hat, dass die Software nicht mehr Hydra hieß. Genau. Und jetzt ist es eben der App Store, durch den man leichter auffindbar wird. Greg verlinkt da auch so eine Geschichte mit einem iOS-Software-Anbieter, der so eine Software hat, mit der man einfach Formulare auf dem iPhone programmieren kann und dann quasi so auf dem iPhone Formulare ausfüllen, custom generierte. Und der wird halt jetzt auch von jemandem verklagt, der ein Trivialpatent auf Formulareingaben hat. Ja, vielleicht bräuchte es eine Gewerkschaft oder eine Versicherung da entsprechend. Also mal ernsthaft, also wenn du Indie bleiben willst und dann das wirklich ein Problem wird, den Patentstapel werden wir alle nie haben. Hm. Ja. Und für sowas ist dann wieder so ein Zusammenschluss gar nicht schlecht. Ja. Aber die Frage ist, wer sowas dann ins Leben ruft und wie das macht und was das für eine Action ist. Aber das alles nicht so einfach, glaube ich. Und ist jetzt für uns als Independent-Entwickler so eher ein Problem als das, was mir so immer erzählt wird, als großes Damoklesschwert, das Approval. Mhm. Wenn ich so mit Leuten rede über App-Store-Entwicklung, dann sagen die mir immer, ja, aber da musst du doch irgendwie dem heiligen Steve irgendwie zu Füßen liegen, dass du da das Approval für den App-Store bekommst. Das ist in meiner Erfahrung so ein ganz kleines Problem, wenn man sich so ein bisschen an die Regeln hält, aber dieses Patentproblem, das ist eins, das wird größer in Zukunft und ist jetzt schon ziemlich groß. Und ist eher eins, das einen dann dazu zwingt, sich zu überlegen, ob sich jetzt das lohnt, was man da gerade macht. Ja, tja, mal gucken, wie das weitergeht. Ja, als nächstes habe ich hier auf der Liste den Dauerbrenner. Morgen kommt's. morgen kommt's, nächste Woche kommt's. Gleich ist es da. Ja, also es geht um Lion. Und der Lion ist leider immer noch nicht da oder vielleicht auch nicht leider, man weiß es ja nicht. Vielleicht fixen sie ja noch was. Ich habe wenig Hoffnung, aber mal gucken. Auf jeden Fall, diese Woche war es jetzt auch nicht der Fall, dass, wie angekündigt, Lion dann rauskam. Es gab allerdings eine Mail am Sonntag von Apple mit, hey, übrigens, jetzt submit doch da mal deine Lion-Apps. Ja, genau, was so beim üblichen Zyklus von, okay, x Prozent haben wir in der Woche durch. Also 90 oder so, glaube ich, bearbeiten wir in der Woche, wohl so einen Zeitraum von ungefähr einer Woche oder ein bisschen mehr abschätzen lässt, wenn die denken, okay, ihr seid Mitte mal gleich, damit es sich lohnt. Ja, also es wird kommen im Juli. Und er ist auch noch nicht vorbei. Der Juli ist noch nicht vorbei, richtig. Also es wird schon noch irgendwann mal kommen. Im Zuge dessen sollen dann auch nach wie vor die MacBook Airs kommen, um den anderen Running Gag dann noch zu bringen. Da ist jetzt momentan ein Projekt hier, das Release-Date. Nächste Woche? Ende nächste Woche. Ja. Mal gucken, ob es was wird. Dafür gibt es schon wieder neue Spekulationen über die Specs. Spekulationen quasi, nämlich irgendwie 128 GB SSD und bis zu 4 GB RAM, also halt mehr von allem im Prinzip. Klingt wahrscheinlich, jetzt müssen sie nur nochmal kommen. No, genau, und dann wird gekauft. Nee, bei mir jetzt nicht. Bei mir auch ich nicht. Bin, also ich bin gerade versorgt. Ich bin gerade Mac-mäßig top versorgt. Ja, geht mir auch so. Genau, und dann habe ich hier noch sowas. Da habt ihr diese Woche wieder extrem gemerkt, wie so diese Empörungstsunamis auf Twitter funktionieren und wie die von dem Qualitätsjournalismus angefeuert werden, der dann halt irgendwie erstmal so ein bisschen über die Züge schlägt und dann zurückrudert. Also die erste Geschichte, die mir dahingehend aufgefallen ist, war diese großartige Meldung mit Mark Zuckerberg verlässt Google Plus, weil er nicht getrackt werden will. Ja. Mhm. Und zum ersten Mal ist es mir in meinem Twitter-Stream begegnet, auch so mit Anführungszeichen um die will nicht getrackt werden, ja, was halt impliziert, das ist ein Zitat. Ja. Dann habe ich so ein bisschen gesucht, weil fand ich lustig und wäre ja irgendwie schön ironisch, wenn das tatsächlich so wäre. Und dann habe ich mir halt so, bevor du jetzt den Retweet-Button drückst, liest du mal. Ja. Oh. Ist oft eine gute Idee. Ist manchmal eine gute Idee. Ich habe dann so ein bisschen gesucht und gesucht und gesucht und diverse Blogartikel gefunden, die sich alle gegenseitig verlinkt haben. Und irgendwann bin ich dann nach unten zur Quelle durchgekommen und das war halt so ein Artikel im The Enquirer, der jetzt irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig bekannt dafür ist, zurückhaltend und gut recherchiert zu schreiben. Ich wollte gerade sagen, der Enquirer ist eher so... Hat sehr viel Meinungsanteil. Sagen wir so der Antigruber oder so. Der Antigruber. Oder? Ja. Für den restlichen Tech-Sektor. Ist es nicht eh nur ein Typ, der Enquirer inzwischen? Früher, ich weiß es nicht. Früher The Register waren irgendwie viele und dann ist er, glaube ich, der abgespalten. Und das war so, das war diese peinliche Geschichte. Ja. Ich glaube schon. Also früher habe ich ja Register viel gelesen, so damals. Ja. Und Enquirer nicht mehr so. Naja, aber dieser Enquirer-Artikel, der fing halt an mit Mark Zuckerberg closes Google Plus Accounts because he doesn't want to be tracked. Mhm. Ja, und da waren jetzt keine Anführungszeichen um das Tracked, sprich, das war auch nur so die Überschrift, die sich der Autor ausgedacht hat. Und im Laufe des Artikels geht es halt vor allem darum, wie viele Follower jetzt Mark Zuckerberg hat im Vergleich zu Leo Laporte und irgendwie Sergey Brin und wie sie alle heißen. Und dass man jetzt wohl nicht mehr sehen könnte, wie viele Follower Mark hätte. Und dass er will wohl nicht mehr getrackt werden, hat deswegen seinen Account geclosed. Ja. Geclosed heißt in dem Fall halt, dass er abgeschalten hat, dass man sieht, wie viele Leute er in Circles hat und in wie vielen Circles er ist. Ja. Also hat er so sein Privacy-Setting 1 erhöht. Ja. Ja. Seinen Account kann man sich immer noch wunderbar angucken auf Google+. Da ist nichts geclosed und er ist nicht gegangen. Ja. Er ist immer noch da. Aber das hat dann auch nicht verhindert, dass irgendwie so diese Nachricht durch Twitter und durch alle Blogs durchgeritten hat und geritten ist. Und es war halt auch so schön ironisch und dann will man sich halt die schöne Story auch nicht durch Recherche kaputt machen, glaube ich. Ah, ja. Was übrigens auch, wenn es um diese Statistikseite geht, die da referenziert wurde, mehrere Leute gemacht haben, also so Larry Page, Sergey Brin selber auch und also Google Staff hat es komplett gemacht und ja, nur der weißen oben ist, der das nicht gemacht hat, ist der Scoble. Und dann der Onkel Scoble. Und dann Leo. Aber Leo schaltet, glaube ich, eh nichts ab, privacy-mäßig. Nee, ich finde das jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig, wer jetzt den längsten auf Google Plus hat. Aber nee, es ist ja andersrum. Was? Also, diese Leute, wem die im Kreise haben, ist ja ziemlich. Also, das sind halt 10 Leute. Also, aber trotzdem haben die Followerzahlen sind noch klar. Also andersrum ist ja noch komplett. Achso, es geht um die Zahlen, denen man folgt und nicht die einem folgen. Ja, ja, die einem folgen ist immer noch öffentlich, weil geht ja gar nicht anders. Warum ist das dann eine Hitparade? Also in dem Inquirer-Artikel wird das so dargestellt, als hätte jetzt irgendwie Leo Laporte die Führung übernommen. Ja, ja, das ist ja auch so. Aber die Zahl können sie nicht privacy-mäßig abschalten. Ja, also weil das macht alles keinen Sinn. Jeder kann selber sagen, ich will meine Kreise nicht sichtbar haben, wem ich folge. Mhm. Ja. Aber alle anderen machen das nicht. Du kannst in deinem öffentlichen Profil schon auch abschalten, dass man sieht, wie viele Leute dir folgen. Da bin ich mir jetzt relativ sicher. Ja? Ja. Die Statistikseite zeigt da noch was an. Tja, die zeigt nur die andere Seite nicht. Naja. Naja. Ja, das war eigentlich nur halb so interessant. Ich fand ja diesen Fake Zuckerberg am Anfang ganz lustig, der dann rausgeschmissen wurde. Und dann der wurde nicht rausgeschmissen. Das darf man jetzt auch wieder nicht. Doch! Der wurde nicht rausgeschmissen. Der Mythos muss aufrechterhalten werden. Wir wollen doch auch keinen besseren Journalismus machen. Nein, der wurde nur gezwungen, seinen Real Name zu verwenden und sich nicht weiter Mark Zuckerberg zu nennen. Ja, also. Willst du in Real Name Gate auch noch einsteigen jetzt? Nein, da will ich eigentlich ganz wenig zu sagen. Ich habe jetzt auf Twitter meinen Nick wieder in meinen Real Name umgeändert. Okay. Das muss reichen als Statement. gut, aber ich habe noch so eine zweite Geschichte mit oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der Datenschutz und wir werden alle sterben. Nämlich die SZ und die Zeit hatten beide relativ zeitgleich Artikel geschrieben zu Google Plus, dass Google jetzt vorhätte, User-Daten zu verkaufen an irgendwie Werbetreibende, damit da Targeted Ads und so weiter gemacht werden können. Und in den Artikeln stand halt wirklich en Detail drin, dass dein Name, deine Adresse, deine Telefonnummer und irgendwie deine persönlichen Vorlieben jetzt an Spammer XY und Postwurfversender Tralala verkauft werden dürfen und verkauft werden von Google, sobald dieses neue Produkt von Google online geht. Ja, dieses neue Geheim. Ja, die Superdatenbank. Die Superdatenbank. Ja. Und dann ändert sich ja die Meinung zu Google. Ja. Das fand ich irgendwie so seltsam. Die sammeln Daten, dann muss ich ja anders damit umgehen. Ja. Also das war so. Also das fiel falsch an diesem Ding. Super, what the fuck, weil targeted Werbung, ja, das machen die. Ja. Damit verdienen die ihr Geld. Und also wir können ja erstmal auf das Thema eingehen. Ja? Also wenn das jetzt alles so wäre, wie das berichtet wurde, ist das auch noch irgendwie, könnte ich so ein bisschen die Empörung vielleicht nachvollziehen, aber an sich ist das halt nichts Neues, dass du das Produkt bist, wenn du nicht zahlst für etwas. Ja, das bleibt so und es ist so. Und deswegen ist dieser ganze Scheiß im Internet im Zweifel auch umsonst. Ja? Also ja. Und Targeted Ads sind auch nichts Neues. Ich kann auf Facebook irgendwie, wenn ich Werbung schalten will, auswählen, ich möchte bitte nur an Männer zwischen 15 und 18, die sich irgendwie für Science Fiction interessieren, meine Web-Ads schalten und dann passiert das. Ja? Also das geht jetzt schon. Ja? Das geht jetzt zwar nur auf Facebook, ja, und nicht bei Google Plus. Bei Google Plus gibt es doch gar keine Werbung. Ja. Aber das wird in Zukunft da auch gehen und das wird vermutlich eine weitere Geldquelle für Google sein, wie alle Geldquellen von Google mit Werbung zu tun haben nahezu. Ja. Ja, so viel zu, so funktioniert das hier im Internet. Und jetzt zu dem, aber das ist doch eigentlich gar nicht so Part, nämlich Google plant die Superdatenbank, das stimmt doch. Also Google plant nicht eine Superdatenbank, Google ist eine Superdatenbank. An der Stelle erstmal korrigiert und zweitens, Google verkauft natürlich nicht seine Datenbank. Ja? Weil wenn Google seine Datenbank verkaufen würde, dann wäre von Google nichts mehr übrig. Ja, schon allein aus marktwirtschaftlichen Gründen. Wenn Google jetzt Adresshändler wird, ja, dann brauchen Sie, können Sie einpacken. Ja, dann brauchen Sie keine Werbung mehr verkaufen. Ja, das ist ja genau das Geschäftsprinzip von Google, dass man zu Google geht und sagt, du hast so viele User, zeig denen doch bitte folgende Werbung an. Wenn ich zu Google gehen könnte und sage, gib mir mal bitte alle Adressen von potenziellen Käufern für Haargel, ja, dann bräuchte ich nachher nicht mehr zu Google gehen. Tja. Tja. Ja, und dementsprechend ist das natürlich auch alles Blödsinn, was in der SZ und in der Zeit stand, zu diesem, wir verkaufen jetzt Datensätze. Das mussten sie auch mittlerweile korrigieren und haben dann so kleinlaut unten halt so ein Update. So manche Formulierungen in diesem Artikel waren etwas unglücklich und jetzt haben wir das wieder korrigiert. Ändert natürlich nichts daran, dass auch da die Empörungswelle schon durch alle anderen Online-Medien durchgeritten ist. Und ja. Da sei zumindest gesagt, dass sie es deutlich ausgesprochen haben. Also in einer früheren Version dieses Artikels konnte der Eindruck entstehen, Google würde konkrete Daten einzelner Nutzer an Konzerne verkaufen wollen. Aber konnte der Eindruck entstehen? Das stand da explizit. Konnte der Eindruck entstehen? Ist ein bisschen zu schwach, aber sich direkt distanzieren. Also man hätte das noch schwammiger machen können. Ja, ja, okay, man hätte das noch schlechter machen können. News of the World und so, weißt du? Sie, ja. Aber man hätte den Artikel auch einfach nicht schreiben können. Ich glaube, es hätte auch der Welt nicht geschadet. Nee. Also, aber vielleicht der Süddeutschen. Man kann immer nur dazu anraten, bevor man was retweetet, bevor man was rebloggt, bevor man irgendwas glaubt, erstmal die Quellen lesen. Ja, also ich bin da auch schuldig, ab und zu drücke ich den Retweet-Button zu schnell, aber so an sich ist es eigentlich, sollte man das im Prinzip immer tun, wenn man irgendwie es rechtfertigen kann, wo sich selbst mal so noch eins tiefer lesen und wenn die deutschen Medien was schreiben, dann vielleicht auch so den englischen Originalartikel lesen, auf den sie sich alle beziehen, weil in dem stand nämlich dann in dem Fall auch schon wieder nichts von dem drin, was die SZ geschrieben hat. Ja, ja. Und auch, kann man sich schon zu Recht aufregen mit den, weil ein Werber interessiert, dass er die Leute erreicht, nicht, dass er die Daten hat von, also die Daten hat von denen und dass er die in der großen Masse so erreicht, das ist schon auch okay. Also es führt halt auch zu Anzeigen, die mich vielleicht mehr interessieren. Ja. Okay, das ist jetzt, da kann man jetzt drüber streiten, ob man jetzt Targeted Ads haben will oder nicht, aber so diese Empörung an der Stelle dazu schüren, da ist es dann auch egal, ob jetzt sich die Online-Szene irgendwie über solche Meldungen empört oder ob sich die CDU über Facebook-Partys empört, das halte ich für beides gleich doof. Es ist ein schönes Meme, diese Zeitungs... Facebook. Diese Facebook-Zeit, diese Zeitungsartikel. Die Zeitungsartikel über die Facebook-Trottel. Facebook-Partys-Trottel und... Das ist großartig. Wenn ihr es nicht mitbekommt habt, schaut mal im Netz nach. Das ist großartig. Wir verlinken das mal an der Stelle, wenn ich es nicht vergesse. Ah. Und, genug gerantet an der Stelle zum Qualitätsjournalismus und seinen Ausläufern. Kommen wir zu, wie funktioniert eigentlich dieses Google Plus, nachdem wir jetzt schon die ganze Zeit von, wie es nicht funktioniert, geredet haben. Du hast da so einen Artikel gefunden von einem der, was ist er, Tech-Lead oder irgendwas? Ja, Tech-Lead. Der ist auf so einer Website, die heißt AnyAsk. Mhm. Ist mir vorher auch noch nicht aufgefallen. Ist im Endeffekt so eine, wie hieß das Ding, Formspring, bloß für irgendwie Technical FAQ-Kram, wo man Fragen stellen kann und hochvoten. Und der antwortet dort, das ist der Joseph Smar. Mhm. Und der hat halt einfach so ein paar Fragen beantwortet, also jeden, den so ein bisschen mehr der technische Details interessieren, so was so an Technologien zum Einsatz kommt und auch den anderen Fragenkram, der da drauf ist, ist ganz, ey, what happens to Orca, das ist toll, hat er noch nicht beantwortet. Und es ist auch lustig, die Fragen zu lesen, die da noch stehen und kann man dann auch noch so upvoten, das heißt hier nicht plus eins, sondern es ist ein Pfeil nach oben, aber... Ja, also das ist wohl irgendwie so eine andere, also es ist jetzt keine Google-Webseite an der Stelle, weil Google ja auch so ein Ask-Moderation-System hätte, das man benutzen könnte. Interessanterweise habe ich es deswegen nicht gefunden, weil ich habe irgendwie gedacht, das wäre auf einem Google-Blog sonst irgendwas. Ich habe gar nicht erkannt, dass das so eine Third-Party-Seite ist, die sie da wiederum nutzen. Naja, ist auch ganz okay, wenn sie mal andere Dienste nutzen. Vielleicht lernen sie dann auch was. Vielleicht kaufen sie und sie werden dann irgendwie tot. Ne? Aber es ist so... Also, man kann jetzt einen Haufen Buzzwords fallen lassen, was sie so verwenden, aber im Wesentlichen machen sie einen üblichen FUBA. Also was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass im Hintergrund da Java-Servlets laufen. Das hatte mich kurz gewundert, dann habe ich mich dran erinnert, das ist ja Google. Da arbeiten ja so lauter Leute, die Java toll finden. Google macht sowas. Und Google macht sowas. Clojure-Framework, Bigtable, MapReduce, der ganze Kram, den man so bei Google auch vermuten würde. Ja. Also ja. Da kann man einfach die Begriffe nochmal googeln, sind meistens auch offene Technologien, die man sich dann selber auch benutzen könnte, wenn man wollte. Aber ist natürlich eigentlich gar nicht so relevant, weil interessant ist ja, was sie da oben drauf gemacht haben, mit welcher Infrastruktur sie am Start haben. Und ja, es ist aber schon auch interessant, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und zu schauen, was da irgendwie im Hintergrund werkelt. Also finde ich zumindest. Insofern ist das eine Empfehlung, wenn man sich für solche Themen noch en Detail interessiert, dann kann man da gucken. Genau, kann man da tun. Ja. Ja. Wir haben Hörerfragen diese Woche, allerdings schriftlich. Was halt immer so ein bisschen suboptimal ist, weil dann muss ich die vortragen und wahrscheinlich trage ich sie dann so semi-gut falsch vor. Insofern, es werden nach wie vor, ich muss es an der Stelle dazu sagen, sonst kommen dann wieder Mails und die muss ich dann wieder vorlesen. Deswegen Ausnahme lieber Audiokommentare schicken. Und das könnt ihr so mit diversen Telefonen und anderen Gerätschaften über Audiobo, also auf der Webseite verlinkt, wie das geht. Und ja, braucht ihr auch gar kein Mikrofon, so ein iPhone reicht im Zweifel und ein iPod Touch. Also ist relativ einfach. Gut, aber die Frage, es dreht sich um den Löwen und den Umzug auf diesen. Mhm. Und es steht eine Aufräumaktion quasi ins Haus. Man möchte einen neuen User anlegen. eigentlich ist es schon auch eine schöne Kategorie, auch wenn ich dir jetzt so ein bisschen ins Wort fallen muss. So, das Martin erzählt Hörerfragen. Martin erzählt Hörerfragen nach. Genau. Also es begab sich zu einer Zeit, dass der Löwe und so. Nee. Und also man will auf jeden Fall einen neuen User anlegen und der soll auch anders heißen als der User bisher. Mhm. Ja, und das ist jetzt so die wesentliche Krux an der Geschichte. Nämlich, kann ich dann mit diesem User, der anders heißt als der User unter Snow Leopard, noch auf mein Time Machine Backup zugreifen? Und gar nicht so sehr im Migrationsassistenten, weil ich will so diesen ganzen Scheiß eh nicht migrieren. Ich möchte neu anfangen, sondern ich möchte einfach nur auf die Dateien zugreifen können. Mhm. Das ist so die wesentliche Frage. Meine Antwort dazu wäre, das geht. Ja, also es geht auf jeden Fall, wenn der neue User Adminrechte hat. Ja, dann kann er sich einfach auf der Platte authentifizieren und diese Files kopieren. Und es geht noch einfacher, wenn man vorher, bevor man umzieht, auf Snow Leopard das Häkchen macht von Ignore User Rights on this Volume im Apfel-I auf der Festplatte. Dann kann nämlich da jeder irgendwie alles lesen. Ich glaube, es hängt schon aber, glaube ich, noch am, ob es einen, sag schon, ob so Oldschool FileVault benutzt hat oder nicht, weil dann wird es vielleicht FileVault schwieriger. FileVault ist natürlich wieder eine besondere Geschichte. Also ja, man weiß es immer nicht. Ja, also mit FileVault könnte man natürlich auch dann dieses Disk-Image mounten, da weiß man ja das Passwort eh und dann kann man da auch wieder lesen. Ja. Aber ich wäre jetzt vom einfachen Nicht-FileVault-Fall ausgegangen und da kann man im Zweifel entweder sich als Admin authentifizieren oder im Vorhinein schon festlegen, dass man User Rights auf dem Volume E ignoriert. Genau, und man kann dann halt das Dateisystem ganz normal angucken, halt die aktuellste Version. Wenn man so eine Time Machine Ansicht haben will, das geht, glaube ich, nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, da muss man halt sich dann durchhangeln, irgendwie die aktuelle Version und dann Users Home Directory Gedöns. Ja, genau, aber so ein bisschen schräg. Wie haben wir eigentlich so mit FileVault 2, haben wir das schon erwähnt gehabt, dass das toll ist? Das ist voll toll. Ich hatte es noch nicht angeschalten, deswegen, weil man will es ja in den Seeds nicht anschalten, weil am Ende geht da nichts mehr. Ja, aber an sich. Aber dass FileVault 1 tot ist, ist eigentlich das Tolle, oder? FileVault 1 ist tot und FileVault 2 ist halt so komplett Datenverschlüsselung, also komplett transparent auf Platte, alles verschlüsselt quasi. Ja. Und benutzt halt auch diese neuen tollen AES-Extensions von den neuen tollen Intel-CPUs. Also auch so performancemäßig auf einmal was Interessantes. Also das FileVault auf ganz neuen Maschinen ist es quasi transparent. Auf nicht ganz so neuen Maschinen ist es natürlich nach wie vor. Aber alles ist besser als diese Disk-Images von, diese verschlüsselten Disk-Images. Das ist schon auch noch. Unrecht viel gescholten, finde ich. Echt? Ja, also. Ja, also ich find's schon auch schön, dass man die ganze Platte einfach verschlüsseln kann und so weiter und so fort, aber so schlecht war das jetzt auch nicht. Okay. Also gerade seit Spaß Bundles ist okay. Ich will EZFS. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Ich nicht. Ja, du nicht? Nee, ich möchte gerne ein Filesystem, das eine Zukunft hat. Und nicht eins, das irgendwie darauf wartet, dass es demnächst eingestellt wird, wenn man dann bei Z im Alphabet angekommen ist. Ja, aber Z ist doch eigentlich ein gutes Thema. Z ist ein gutes Thema? Das hat nicht funktioniert. Das war, Ich habe versucht, subtil zu machen. Naja, aber jetzt hat es doch funktioniert. Wenn du jetzt nicht noch einen Meter kommentiert hättest, dann wäre es gar nicht aufgefallen, dass ich irgendwie ein bisschen doof bin. Aber hat der auch keine Zukunft jetzt? Z meinst du? Das ist ja eher aus der Vergangenheit. Das kommt aus der Vergangenheit, hat aber jetzt wieder Zukunft. Nämlich es... heute mit Karlauern, meine Damen und Herren. Ganz schlimm, ganz schlimm. Naja, Z, der eine oder andere wird das kennen, war zu MS-DOS-Zeiten ein Strategiespiel von den Bitmap Brothers. Gab es das nicht mehr auf Amiga auch? Das gab es auch auf Amiga, das war zu Zeiten, als... Weil die Bitmap Brothers waren doch Amiga und ein bisschen PC dann auch. Amiga, PC und irgendwie noch zwei andere Plattformen. Atari bestimmt auch. Archimedes? Nee. Es gab Bitmap Brothers Games für Archimedes. Ja, gab es nicht für Archimedes. Nee. Naja, woher weißt du das? Weil ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe vor 3 Tagen. Okay. Genau, Z ist so ein Real-Time-Strategy-Spiel, Command & Conquer, so als genrebestimmendes Ding. Ist natürlich weit vor Command & Conquer gewesen. Die Bitmap Brothers haben später dann auch Dune und Dune 2 geschrieben. Ja, da fühlt man sich so ein bisschen so, wo es hingeht. Ja, aber es ist dann sehr früh Real-Time-Strategy. Du guckst so. Dune war nach Z. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? War es nachher? Fühlt sich so an, als wäre es davor gewesen, aber ich will es nicht behauptet haben. Das ist anders. Also Z ist anders, aber erzähl du mal weiter. Z ist halt so in meiner Kindheit ein bleibendes Erlebnis quasi. Da kann ich mich gut dran erinnern, dass ich irgendwie Z gekauft habe von der Bitmap Brothers für eine irre Summe Geld von 50 Mark damals noch oder so. Und das dann auf meinem MS-DOS-Rechner installiert haben und dann da irgendwie so Echtzeitstrategie, das war damals irgendwie auch noch was ganz Besonderes, gespielt habe. Das hat so eine Space Marines Atmosphäre. Das sind Roboter am Start, also es sind alles Roboter und es gibt einen Sergeant-Oberroboter quasi, der einem immer die Befehle gibt, wo man hinlaufen muss und was man gerade jetzt irgendwie in Beschlag nehmen soll. Und man ist da halt immer so auf Maps unterwegs quasi und versucht entweder halt eine Mission zu erfüllen oder die Map zu übernehmen, die Gebäude alle zu capturen. Und die Ressourcen quasi zu besetzen, wie man so kennt aus Real-Time Strategy. So, mal zur Korrektur, also Dune 2 war 93, Z war 96. Ah, okay, die Verbindung verstehe ich auch gar nicht, weil Virgin und war Dune 2, also mit Bitmap Brothers nix am Hut. Ich dachte, das wäre auch Bitmap Brothers gewesen. Nee, und Dune 2 ist ja eigentlich mehr oder weniger so der RTS-Startpunkt, so der wesentliche. Ich bin sicher, dass nicht auch so Bitmap Brothers waren. Vielleicht ähnliche Leute, aber die Bitmap Brothers gab es zu dem Zeitpunkt auch schon und also Real-Time Strategy. Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass die Bitmap Brothers was ein bisschen anders machen wollten und ich hatte Z in der Powerplay und Co. gelesen und habe mich sehr darauf gefreut, habe es aber nie gespielt dann. Also habe nur die Videos bei meinem Bekannten gesehen. Also ich bin gespannt. Ich habe es jetzt natürlich gleich geshoppt, weil es Retro Games noch gar nicht gesagt, großartig. Und warum man es jetzt shoppen kann. Also erstmal bin ich erstaunt, dass ich mich so vollständig und komplett irre. Aber schön, dass du das gleich gefunden hast und dass wir es nicht so erklären müssen. Und dann gilt es jetzt zu sagen, Z gibt es jetzt für iOS. Yep. Und zwar als Universal App. Ja, so für groß und klein. Für groß und klein, iPad und iPhone. Ich habe es auf dem iPad angezockt. Ich wollte es anzocken, aber ich war vom Videos erschlagen zeitlich. Ja, genau. Also da kriegst du halt so, wie es halt damals so üblich war, erstmal so ein FMV, wie man so schön nennt, Full Motion Video. In die Ohren geschlagen wird auf dem iPad, ist dann so präsentiert in so einem kleinen Fenster mit irgendwie so Metall- und Konsolenoptik außenrum. Das waren schon Zeiten, so 15 FPS MCGA Videos, die du jetzt in der Grafikkarte schneller und besser animieren könntest als damals rechnen. Aber hat auch Charme. Also ich mag so Zeug. Also ich hätte gerne mehr so Oldschool-Games nativ auf dem Gerät. Ja. Funktioniert gut, ist relativ liebevoll gemacht. Es hat so ein bisschen, scrollt so ein bisschen wild, finde ich, aber gewöhnt man sich dran. Und an sich ist es halt eine schöne Touch-Steuerung. Das geht relativ einfach, quasi die Bedienmetaphern da zu übersetzen auf dem iPad und auf dem iPhone von der Maus weg. Und ich habe da ein bisschen gespielt mit, das hat Spaß gemacht. Man hat sich an die alten Zeiten erinnert gefühlt und auf dem iPad sieht man auch einfach irgendwie mehr als auf dem PC damals. Ja, das kommt ja noch dazu. Aber das waren schon so schöne, also es gibt da, das ist was ich nicht verstehe. Es gibt Spiele aus der Zeit, ja, die waren damals relativ komplex, die gehen jetzt aber als Casual durch. Mhm. Die lassen sich ideal umsetzen. Ich meine, zum Beispiel das Uralt Civilization, ja? Das ja. Auf dem iPad. Großartig. Oder Civilization gibt es jetzt für Facebook. Nicht das isometrische Fuba-Geschichte. Auch SimCity, da hätten sie die 2D-Variante nehmen sollen und nicht die komische 3D-Streckgeschichte. Und so diese alten Games, Lands of Lore, hätte ich so gerne hier drauf auch. Doch die DOS-Boss wieder nehmen. Ja. Da ist aber auch ein bisschen Verklärung einfach am Start, glaube ich. Nö. Ein bisschen. Nö, das ist toll. Ja, aber Z ist auf jeden Fall lohnenswert, kostet 3,99. Ich habe heute, hab gestern auch ein Review dazu gelesen, wo dann drin steht, leider etwas teuer oder so, aber nicht ganz billig war, glaube ich, die Formulierung, aber für Fans sicherlich interessant. Jungs, Mädels, eine Universal-App für 3,99 ist jetzt vielleicht nicht super billig, aber ist auf keinen Fall nicht ganz billig und schon gar nicht teuer. Ja, ja, ja. Ja, aber bitte um Verhältnismäßigkeit. Das finde ich echt das Schlimme, dass die Leute es dann nicht blicken, dass sie bei anderen doppelt abgezockt werden und dann eigentlich mehr gezahlt hätten und so. Ja. Naja. Also du meinst jetzt, wenn sie jetzt irgendwie das einzeln kaufen müssten für iPhone und für iPad, dann halt irgendwie für die iPhone-Version 1,99 und dann für die iPad nochmal irgendwie 4,99 genau. Und im Strich halt viel mehr zahlen. Genau. Ja. Naja. Was mir aber bei Realtime eingefallen ist, ich habe leider Z nicht voll durchgespielt, voll anspielen können, ist aber, dass ich mir vor ein paar Wochen mir Space Harvest geshoppt habe. Space Harvest ist auch ein RTS, aber so eine Ein-Mann-Shop-Produktion, sehr liebevolle isometrische Retro-Grafik. Ja, ist von der Steuerung her ab und zu ein bisschen hakelig leider, aber so als Retro-Charme-Spiel und jetzt Ein-Mann-Buden-Nummer finde ich es schick und ich habe natürlich Full Disclosure, den habe ich auch in der Kneipe in San Francisco getroffen. So. fand ich dann auch schon schick, aber er hat gemeint, er arbeitet am Nachfolger fieberhaft und macht das so nebenher noch komplett. Und ja, fände ich schick, wenn der das nicht nur nebenher machen müsste. Habe ich auch schon mal, glaube ich, gesehen und war wirklich ganz hübsch eigentlich. Ja. Also hat es auch ein bisschen was von Elite und so, oder? So Handeln und Kram auch, oder? Oder war das was anderes? Nee, hat nichts mit Handeln. Also Okay. Das ist wirklich, so, du siehst so eine isometrische, 8-bittige Grafikansicht, wo du deine Ressourcen holen musst und dann deine Einheiten baust. Also relativ klassisch, hat ab und zu ein bisschen Probleme mit der Fahrlogik, also dass die Leute da ankommen, wenn du sie automatisch wohin schickst, aber er hat irgendwie eine nette Story drumherum gebaut und ja, finde ich, ist auf alle Fälle ein Blick wert, wenn man ein bisschen auf dem RTS-Kram und auf die Retro-Schiene steht. Ja, also retrotechnisch dürfte ruhig mehr passieren. Also ich habe gerade auch gelesen, einige wünschen sich Lemmings zurück. Hätte ich auch total gerne auf iOS. Aber ja, oder das Original Command & Conquer würde ich jetzt auch sofort spielen. Aber gerade Lemmings wird wahrscheinlich nicht passieren, weil das gehört da mittlerweile Sony. Ja, was heißt mittlerweile? Ist Psygnosis und Sony nicht immer schon irgendwie eine Verbindung gewesen? Nee. Okay, hatte ich irgendwie so im Kopf. Lemmings. Ja, aber Lemmings ist auch irgendwie ein bisschen durch. Wir haben auch ein paar Klone schon mal vorgestellt, glaube ich. Hm. Ich weiß schon nicht mehr, was das war. Irgendwie das Spielprinzip ist nicht mehr meins. Lemmings ist immer noch so, das leuchtet noch nach bei mir irgendwie auf dem Vorderhirn. Ja. Eine andere Erwähnung, wir machen ziemlich viel Spiele heute wohl, genau. Die ich gerne machen würde, wäre es ist ein Brettspiel rausgekommen für Universal auch, auf iOS, und also ein Kartenspiel, aber halt so Genre-Brettspiel. Und es ist nicht versaut. Ich bin so glücklich. Also so als mein Spielerherz geht so ein bisschen hoch. Okay. Genau, eine schöne Brettspielumsetzung. Und so heißt das Ding Ascension Chronicle of the Godslayer. Ein bisschen... Hört sich jetzt sehr martialisch an. Hört sich super martialisch an. Spontan jetzt kein Kartenspiel vermutet an der Stelle. Genau, ich auch nicht. Und ich bin auch nur durch die Herrn Manuel spielt. Drauf gekommen, dass es das gibt. Und ich hab's gezockt. Und macht Spaß und ist eins, das wirklich mal gut funktioniert. Das heißt, es ist so, dass die Steuerung passt, dass die Sachen nicht nerven unterwegs, die einzelnen Züge, die AI ist leider ein bisschen zu gut, ich schlage sie nicht, obwohl ich jetzt schon relativ viel gespielt habe. Sie haben auch einen Online-Modus eingebaut, den ich leider noch nicht testen konnte, weil sie haben so im Moment einen Bug, den sie mir auch bestätigt haben, so wenn man mehr als 80 Freunde hat auf Game Center, dann stürzt es einfach direkt ab. Also für alle die mich jetzt eingeladen haben zu spielen, habt Zeit, irgendwie das Update ist angeblich gepusht und es muss jetzt nur noch kommen. Aber es ist lustig, aber so aus Entwicklersicht kennt man ja auch Updates. Ja, also da Bugs, muss man an der Stelle auch, ja, so gerade Game Center ist an der Stelle auch so lustig, das jetzt auch ist mit den 80 Freunden, aber Game Center ist an der Stelle auch wirklich ein grottiges Ding zum Testen, weil du zum Testen kannst du halt nicht auf dem Live-Server testen, sondern musst du in der Sandbox testen und da hast du halt keine 80 Freunde. Nee, da müsstest du dich 80 Mal mit dir selbst befreunden oder mit irgendwie den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Ja. Das machst du halt nicht. Ja, genau. Und gegen den Live-Server kann man nicht testen. Ja, aber jetzt nochmal zurück zum Spiel. Also das Spiel ist ein Kartenspiel. Es ist im Endeffekt, also wer sich in der Brettspielecke ein bisschen auskennt, ist es ein Dominion-Klon. Mhm. Also es ist, man hat Karten am Anfang, man spielt die, kauft wieder andere Karten oder schlägt eben Monster mit diesen Karten. Es geht reihum und diese Karten wandern wieder in den Kartenstapel, der also durchgewechselt wird. Also wer uns schon länger zuhört, hat schon mal meine Erklärung von Dominion gehört, die auch nicht so erfolgreich war. Was ich an der Stelle immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich beides noch nicht gespielt habe, ist jetzt, worin unterscheidet sich Dominion im Wesentlichen von Magic? Okay, also das ist ganz gut, vielleicht als Einstieg. So meine Perspektive auf die Dinge ist Magic, da stelle ich mir irgendwie so ein Set zusammen mit quasi Einheiten und die kann ich gegen das Kartending des anderen quasi antreten lassen in einer Reihenfolge. Oder nicht in der Reihenfolge, keine Ahnung. Aber so, das ist so, ich habe so Kampfeinheiten, die Karten sind und vielleicht auch Aktionen oder irgendwie Sonderevents, die bei Kämpfen passieren, aber im Prinzip ist das alles kampfzentrisch, oder? Ja, einerseits kampfzentrisch und andererseits ist, glaube ich, der Hauptunterschied wirklich von Magic und jetzt Dominion oder auch Ascension, dass diese Stapel bauen und sammeln außerhalb stattfindet. Ja, also bevor wir gegeneinander spielen, mache ich mein Deck und das tue ich sortieren, tue mir Karten kaufen, überleg mir da eine Strategie rein und dann gehe ich mit meinem Deck, spiele hier und du gehst mit deinem Deck und spielst hier und wir zocken dann gegeneinander. Ja. Bei sowas wie Dominion und Ascension ist es so, wir starten mit dem gleichen Kartenset und haben die gleiche Ausgangsbedingung und im Laufe des Spiels bauen wir unser Deck auf. Das heißt, es ist dieses Karten hinzufügen ist schon im Spiel integriert. Das heißt, ich brauche nicht lange mir vorher überlegen, was Sache ist und irgendwie oder ich darf es auch nicht, sondern so, wir haben die gleiche Ausgangsbedingung und dann kaufe ich Karten von in der Mitte mit meinen Startkarten und praktisch der Unterschied ist dann während des Spielverlaufs, welchen Weg ich einschlage. Ja. Gehe ich jetzt mehr Richtung Monster töten können oder mehr Richtung Siegpunkte über andere Ecken bekommen und so Geschichten. Also das eine ist für mich ein klassischeres Brettspiel, ja, weil man sitzt sich hin, spielt eine halbe Stunde und das war's wieder. Und Magic und die anderen Sammelkartenspiele sind eher so, ich verliebe mich in diesen Stack von Karten und versuche möglichst das ideale Deck aufzubauen und mir zusammen zu kaufen und zusammen zu spielen. Ja. Okay. Ich glaube, ich habe so ein bisschen mehr Bezug jetzt dazu, was da passiert. Aber wenn wir schon diese Sammelkartenspiele auch nochmal erwähnt haben, es gibt Magic für iOS noch nicht, also es gibt es ja für die Xbox, was ja eine ganz nette Umsetzung ist auch, aber ich finde so wirklich die Sammelkartenspiele auf den Geräten so ein bisschen anstrengend zum Spielen. Aber es gibt dafür, glaube ich, das heißt Shadow Era, das muss man dann nachher nochmal kurz nachgucken, das geht nur online und ist ein eigenes Sammelkartenspiel, das es nur auf Computer gibt. Okay. Und aber gut funktioniert eigentlich. Also ich habe das auch schon ein paar Mal gespielt und war gar nicht so teuer. Ist halt so ein Online-Ding. Aber das ist dann eher so, du baust dir deine Stacks zusammen und du kaufst dann halt auch irgendwie Karten nach. Und im Prinzip ist ja Pokémon quasi auch so ein Ding. Genau. Ja, nur halt ohne Karten. Ach, Pokémon, es gibt Pokémon-Karten, Sammelkartenspiel, das genau so funktioniert. Ja. Aber an sich ist Pokémon als Gameboy-Spiel die gleiche Mechanik. Ja, du hast immer so eine Phase, wo du dein Deck quasi aufwertest, indem du halt auf den Wald läufst und irgendwelche Pokémons fängst, ja, und Hast aber dann eben so ein Set von Angriffskarten, Angriffs-Pokémon oder was auch immer und kannst dir dann quasi je nach gegen wen du quasi antrittst, zusammenstellen und ausspielen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich kein einziges Pokémon gespielt habe, deshalb kann ich das jetzt nicht beurteilen. Okay. Ich glaube, da ist eine Parallele da, ja, zumindest. Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, Pokémon hat mehr so Quartett-Charakter. Also Quartett mit ein bisschen Weiterentwicklung und also es gibt halt in den Sammelkartenspielen gibt es halt meistens noch wirklich mehrere unterschiedliche Elemente, die man so haben kann. Also es gibt irgendwie Ressourcen und dann gibt es so meistens Dinge, die man einmal machen kann, ja, die man dann so, okay, man kann jetzt einmal pro Spiel was diesen Zauber aussprechen oder sowas, der dann was macht. Und es gibt halt Dinge, die man aufbaut, die haben so ein bisschen RTS-Charakter. Mhm. Ja, da baue ich immer dazu, das gibt mir jede Runde was, das muss ich früh machen. Und es gibt die Monster, die dann wirklich kämpfen. Ja, so, das sind ja, so das hängt halt diese das hängt bei Pokémon 4-5 Elemente an den Viechern dann auch dran. Er ist aber schon vergleichbar, glaube ich. Ja, genau. Okay. Aber ein bisschen abgeschweift. Gut, es ging eigentlich um Ascension Chronicles of the Godslayer, eine wohl ganz brauchbare Kartenspielumsetzung auf iOS. Genau, wenn man nicht mehr als 80 Freunde hat im Moment, aber das Update geht hoffentlich auch bald durch und dann spiele ich auch gerne gegen euch, weil ich bin da gerade gut dabei. Und wenn euch Ascension gefällt und ihr von Dominion noch nichts gehört habt, dann besorgt euch mal Dominion als Box im Laden, weil das ist meines Erachtens die ausgewogenere Spielmechanik da drin, aber dasselbe Grundprinzip. Hm. Ja, und das ist zu empfehlen. Tja, yep. Das soll es auch für iOS geben, oder? Ja, wir hatten ja schon mehrere Anfragen auch, aber da ist vielleicht wer dran oder auch nicht, wir wissen es nicht, die Lizenz ist ungeklärt. Mal gucken. Mal gucken. Und dann hast du noch was Softwaretechnisches zu empfehlen diese Woche? Ja, jetzt kein Spiel. Kein Spiel. Ja, sondern eine App. Und zwar hast du mir die eigentlich empfohlen, aber das mache ich jetzt einfach nochmal eine Ecke. Ja, ich habe sie auch mal bei Daring Fireball eben gesehen und du hast gerade irgendwas mit Markdown gemacht und habe ich gesagt, hey, guck mal. Genau, also warum ich Markdown gemacht habe, war, ich habe auf GitHub ein neues Projekt angelegt, so einfach um da mal was zu basteln. Und da ist ja immer gern das README in Markdown, damit es auf der Homepage vom GitHub ganz gut aussieht. Und ich habe keinen Plan von Markdown, ich nutze es nie, deswegen war es fand ich es ein bisschen hakelig. Und dann gab es eben Markt, gibt es im Mac App Store, ist eine App, die im Endeffekt Markdown-Preview macht. Ja, das heißt, da kannst du einen File öffnen, einen Markdown-File, und dann macht er eine Vorschau und er schaut im Dateisystem nach, wenn sich die ändert, dann macht er das Update auch weiter. Das heißt, du kannst im Texteditor deiner Wahl, in unserem Fall Sabisa Edit natürlich. Was sonst, einfach lockerflockig drauf hin editieren und speichern drücken und dann hast du das Update in einem anderen Fenster, oder man kann das auch mit anderen Texteditoren machen, wie man will. Und finde ich jetzt für 2,40 fand ich das eine schicke Sache, eine Markdown-Preview zu haben. Ja, genau. Ja, ich habe auch ein bisschen geguckt. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es halt so über diesen Save-Mechanismus funktioniert, weil das fühlt sich jetzt ein bisschen nicht ganz so cool an. Du musst halt immer Save drücken und dann updatet die Preview erst. Aber hat natürlich aber auch einen Apple Script Interface irgendwie, dass einerseits die Programme es unterstützen könnten, wenn es ein bisschen populärer wird, aber andererseits kannst du ja auch einfach nur so ein Hardcore Reload Script schreiben, das einfach ständig alle 5 Sekunden reloadet oder sowas. Bei so viel Kern, wie du hast. Ja, natürlich, aber ich fände es halt schöner, wenn da irgendwie das anders wäre. Wenn es direkter wenn's kommunizieren halt würde. Voll cool wäre, ja. So über Accessibility API oder Text rausflutschen oder so. Ja. Accessibility wäre eine gute Idee, ja. Das ginge relativ simpel, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob du mit sowas dann gut in Store kommst, aber. Ja, also gerade, also Accessibility noch mehr als ODB. ODB hat ja so ein Problem in Zukunft. Ja, ja. Aber ja, ich finde es trotzdem so schon praktisch. Ja, ich finde es auch praktisch. Und ich habe eh versioniertes Markdown, mir ist es dann egal, kann ich ständig speichern, muss ich nicht vorher Weil ich immer feststelle, ich fange immer an, in Markdown zu schreiben und rutsche dann immer mehr so ins HTML ab, weil ich bin eh so HTML gewohnt, ja, und dann gegen Ende des Markdowns bin ich dann auch wieder so weit, dass ich überall P davor schreibe und P danach schreibe und irgendwie Ull und Li und also Ich versuche immer Markdown zu benutzen und stelle fest, ich bin einfach schon zu verdorben. Okay, also ich denke, wenn ich mehr bloggen würde, würde ich Markdown, glaube ich, mehr verwenden. Bei Tumblr kann man nicht Markdown, oder? Da muss man immer so das interne Interface machen. Du kannst dann What You See is What You Get Editor umstellen auf Markdown, glaube ich. Okay. Wenn mich alles täuscht jetzt. Ja. Also ich find's eigentlich ganz schick und das ist ein standardisiertes Pseudo-Ding zu haben. Und wenn ich mehr bloggen würde, würde ich es wahrscheinlich auch noch mehr verwenden. Aber für GitHub jetzt fand ich es jetzt auch schon mal ganz gut so. Tja. Und dann haben wir nichts mehr. Ja. Diese Woche irgendwie ein bisschen zu viel Gas gegeben anfangs. Wie jetzt? Ja, also ich weiß nicht, vielleicht fällt dir noch was ein. Wir haben jetzt gesagt, das ist ein Vorbild von Holgi und dann lassen wir die eine Stunde hängen jetzt. Naja, damit. So kommt das. Ja. Ja, wenn man da so durchgast. Ja. Wir können ja noch mehr Spiele besprechen. Können wir noch mehr Spiele besprechen? Weiß ich nicht. Ich habe nicht viel gemacht sonst. Tja, nee, aber so. Großes Schweigen. Ich glaube, es findet sich jetzt auf die Schnelle auch nichts, kein Thema mehr. Wir sind jetzt dort doch unser Ding durchgeeiert. Ich hatte noch was empfehlen. Und zwar TV-Forecast. TV-Forecast? TV-Forecast wird gemacht von einem Freund eines Freundes, nämlich Matt Comey, der zusammen mit Nathan Morgan The Incident geschrieben hat. Mhm. Und der hat auch eine App. Er hat nicht nur ein Spiel, hat auch eine App. Und diese App heißt TV-Forecast. Gibt es in TV-Forecast und TV-Forecast HD. Leider nicht Universal, sondern muss man eins einzeln kaufen. Und was das Ding macht, ist, du trägst dann ein, welche Fernsehserie du gerne guckst. Mhm. Und dann sagt sie Bescheid, wenn da mal neue Folgen für kommen. Also okay. Du trägst irgendwie House und Daily Show und Schieß mich tot irgendwie da ein. Und dann macht er dir so eine schöne Kalenderansicht, wann kommt die nächste Folge House und wann kommt die nächste Folge so und so. Und dann kannst du dich immer drauf freuen oder kannst dran verzweifeln, dass es immer noch keinen Termin für die nächste Game of Thrones Season gibt. Ja. So, beim Eingeben stellst du dann auch gleich fest, welche deine Lieblingsfernsehserien gecancelt worden sind. Ja. Oh, ja, du hast ja leider. Ich bin dann meine Liste durchgegangen und wollte halt wie eingeben, so wie die Außerirdischen und so. Und musste feststellen, dass nach der zweiten Staffel das Ding einfach abgesägt worden ist und mir dann die App gesagt hat, ja, du kannst leider keine Apps, keine Serien hinzufügen, die ist, schon gecancelt sind. Und dann habe ich ein bisschen geweint und habe was anderes hinzugefügt. Ja, schade. Ich hätte es gar nicht mitbekommen auch. Also ich war eigentlich in Blissful, also ich hatte den Bliss um der Serie auch. Das nicht zu wissen, dass es abgesetzt worden ist, aber scheiße. Ja. Aber das ist eigentlich eine gute Sache. Medien, wir könnten noch ein bisschen über Medien sprechen oder zumindest, ich weiß nicht, haben wir den Terry Pratchett-Film, dass die online ist wieder, haben wir die erwähnt, die Doku? Also wir haben ja über diese Doku schon mal geredet, glaube ich, oder haben wir nicht? Ich glaube schon, dass wir es schon mal erwähnt haben, aber es schadet ja nicht nochmal ein bisschen. Also es gibt eine Doku von Terry Pratchett über seine Alzheimer-Erkrankung und damit verbunden eben seine Beschäftigung mit Freitod. Er hat da jetzt eine Doku gedreht, die es auch auf YouTube gibt mittlerweile wieder, wo er sich halt diese Dignitas-Firma anguckt in der Schweiz, die in der Schweiz quasi so Sterbehilfe anbietet. Genau. Also das ist ja, da gibt es auch diverse andere Dokus drüber. Das ist ja, da hat sich ja mittlerweile so eine Art Sterbetourismus auch entwickelt. Das ist eben Leute, die schwer krank sind und sagen, sie wollen jetzt hier einen Strich ziehen und eben nicht mehr erleben, wie weit es noch bergab geht. Die melden sich dann da an und fliegen dann in die Schweiz und fliegen nicht mehr zurück oder im Sarg zurück. Er beschäftigt sich da eben anhand von zwei, drei Leuten, die diesen Prozess durchlaufen mit dieser Firma und mit grundsätzlich mit den moralischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen, die da entstehen und die es da gibt, wenn man eben so über Freitod redet und über Freitod nachdenkt. Ja. Und es ist auf jeden Fall egal wie man zum Thema steht, ist eine Doku, die man gesehen haben sollte, finde ich. Und sie mag jetzt irgendwie, wenn man es oberflächlich betrachtet, relativ positiv dem Ganzen gegenüberstehen. Ich finde allerdings, es gibt so zwischen den Zeilen und wenn man so in die Augen der Leute guckt, die das alles da, also vor allem sein Assistent, also der Assistent von Terry Pratchett fällt mir da immer besonders auf. Da merkt man, da ist so viel Unausgesprochenes, was man auch gar nicht so richtig aussprechen kann, das nicht nur positiv und schon auch kritisch dem Ganzen gegenübersteht. Ja. Und das finde ich eine ganz gute, ausgewogene Geschichte bei so einem Thema, wo man sich eh irgendwie sein eigenes Bild und seine eigene Einstellung zu bilden muss und wo man gar nicht so sehr den Holzhammer in die eine oder andere Richtung braucht. Ja, und ich empfand diese Doku eben auch so als gut gemacht im Sinne von genau diese Seiten miterleben. Also so dieses so, okay, ich will eigentlich das, aber mir geht es sehr nahe, wenn es jetzt wirklich passiert bei anderen Menschen auch und was es denn bedeutet. Ich finde es zwar auch positiv, aber so diese ganze going through the motions bei der Geschichte, das ist, auch wenn er Befürworter ist, ist überhaupt nicht leicht nimmt in alle Richtungen. Und ich, wenn ich ehrlich war, hatte ich vorher eigentlich eher so ein viel polarisierenderes Machwerk erwartet. Also ein so, okay, das ist doch toll und das müssen wir machen und müssen wir haben können, wir alle. Mhm. Ja. Und ich finde, die Doku wirkt nicht so. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt mal mit einer Michael Moore-Doku vergleiche oder sowas, nee, ja, also sowas das ist auf alle Fälle auch, viel weniger Agenda dahinter, als ich gedacht. Gerade eben dadurch, dass es ihn so persönlich betrifft und dass er sich so mit der Thematik auch schon beschäftigen hat müssen, aus reinem Eigeninteresse, ist es halt auch ein relativ, ich will jetzt nicht sagen nüchtern, aber eine relativ leise Sicht auf die Dinge, glaube ich. Ja. Also sollte man gucken, kann man auch momentan auf YouTube und verlinken wir und lief irgendwie in der BBC vor ein paar Wochen. Ja. Sonst noch was? Was Medien angeht? Ja, ich hatte gerade schon... Stuttgart ist leider irgendwie jetzt in Pause. Stuttgart ist Pause. Aber ich habe nochmal nachgeguckt jetzt. Ich habe noch ein paar Folgen nicht gesehen, glaube ich. Ja. Ist eine kurze Folge diese Woche. Ja, macht ja auch nichts. Kann aber ich auch mal passieren. Den Pratchett wollte ich auf alle Fälle noch erwähnt haben, weil war ein bisschen, also ist irgendwie eine gut investierte Zeit gewesen, das angeguckt zu haben. Ja. Okay, also ihr könnt es nicht mehr mit anhören. Die Hörer, die jetzt hier live verfolgen, die fordern uns schon raus, endlich rausgeworfen zu werden. Ja. Das wollen wir dann auch nicht weiter hinausschieben. Genau, dieses langsame Sterben mal beenden hier. Ja, na, ganz, ganz, ganz schlecht. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für den Dominik. Hassmail bitte an @monkeydom auf Twitter. Nur an dieser Stelle, ich verstehe. Genau. Ja, nur an dieser Stelle. Ansonsten sind wir diese untrennbare Entität, die eh nicht unterscheidbar ist, auch nicht anhand der Stimmen. Aber an der Stelle muss man dann auch sagen, wer die Hassmail bekommen soll. Ja, mit einem Rausschmeißer, den ihr wie immer nicht erfahrt. Genau, der Rausschmeißer ist geheim. Beziehungsweise gar nicht geheim, weil er kommt ja jetzt gleich, aber wir kündigen ihn nicht an. Und wir sagen auf Wiedersehen bis nächste Woche, dann vielleicht auch wieder mit mehr Nachrichten, je nachdem, wie groß das Sommerloch noch so ist. Ja, und wir versuchen mal den USB-Adapter so anzupassen. Ja, genau, ich muss da was machen. Ja. Gut, Wiedersehen. Macht's gut.